Im Zusammenhang damit, dass die USA und ihre Anhänger das erfolgreiche Unterwasserteststießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot der DVJK problematisieren, dass die atomare Angriffsfähigkeit von Südkorea vor aller Welt demonstrierte, gab ein Sprecher des Außenministeriums der DVJK eine Stellungnahme ab. Darüber berichteten vom 26. bis zum 28. August die ausländischen Medien, darunter der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die Nachrichtenagentur TASS, der Sender Sputnik und die Internetnachrichtenagentur Pravda.ru von Russland, die syrische Nachrichtenagentur SANA, die Zeitung Al-Sada und die Internetnachrichtenagentur Irshad von Mauretanien.